Testament des Königs vor der Schlacht bei Zorndorf. Ordre an meine Generals dieser Armee, wie sie sich im Fall zu verhalten haben, wann ich sollte totgeschossen werden. Im Lager bei Kostrin, 22. August 1758. Sollte die Bataille gegen die Russen gewonnen werden, wie wir es alle hoffen, so muss der Feind mit aller Vigueur verfolgt werden. Er muss gleich nach meinem Tod die Armee in meines Neveus Eid genommen werden, und da mein Bruder Heinrich Vormund desselben mit einer unbeschränkten Autorität ist, so muss die ganze Armee seine Befehls so respektieren als die vom regierenden Herrn. Ich will, dass nach meinem Tod keine Umstände mit mir gemacht werden. Man soll mich nicht öffnen, sondern stille nach Sanssouci bringen und in meinem Garten begraben lassen. Dieses ist mein letzter Wille, und ich hoffe, dass alle meine Generals und die Armee solchem strikte nachleben werden. Friedrich. Notabene, sollte die Bataille verloren gehen, so muss ich die Armee hinter Küstrin setzen, von allen anderen Armees Sekurs an sich ziehen und, je eher, je lieber, dem Feind vom Frischen wieder an den Hals gehen.